Erster dankt Gott. Er ist gut. Seine Güte bleibt immer. Zweite Menschen, die Gott gerettet hat, sollen das sagen. Er hat sie aus großer Not gerettet. Dritter, er hat sie aus vielen Ländern geholt. Von Osten, Westen, Norden und Süden. Vierter, sie gingen in der Wüste umher. Es gab keinen Weg. Sie fanden keine Stadt zum Wohnen. Fünfter, sie hatten Hunger und Durst. Sie waren sehr traurig und müde. Sechster, dann riefen sie Gott in ihrer Not. Er rettete sie aus ihrer Angst. Siebter, er führte sie auf einem guten Weg. So kamen sie zu einer Stadt zum Wohnen. Achter, sie sollen Gott für seine Güte danken. Sie sollen ihm für seine Wunder danken. Neunter, er gab den Durstigen genug zu trinken. Er gab den Hungrigen viel Gutes zu essen. Zehnter, manche saßen in Dunkelheit. Sie waren gefangen und hatten große Not. Elfter, sie hatten nicht auf Gottes Worte gehört. Sie haben seine Pläne nicht geachtet. Zwölfter, Gott machte sie traurig mit Problemen. Sie fielen hin und niemand half ihnen. Dreizehnter, dann riefen sie Gott in ihrer Not. Er half ihnen aus ihrer Angst. Vierzehnter, er führte sie aus der Dunkelheit heraus. Er machte ihre Ketten kaputt. Fünfzehnter, sie sollen Gott für seine Güte danken. Sie sollen ihm für seine Wunder danken. Sechzehnter, er zerbrach die starken Türen. Er zerbrach die eisernen Riegel. Siebzehnter, manche waren krank, weil sie falsch lebten. Ihre Fehler machten ihnen Probleme. Achtzehnter, sie wollten nichts mehr essen. Sie waren fast tot. Neunzehnter, dann riefen sie Gott in ihrer Not. Er half ihnen aus ihrer Angst. Zwanzigster, er sprach ein Wort und machte sie gesund. Er rettete sie vor dem Tod. Einundzwanzigster, sie sollen Gott für seine Güte danken. Sie sollen ihm für seine Wunder danken. Zweiundzwanzigster, sie sollen Gott danken mit Opfern. Sie sollen fröhlich von seinen Taten erzählen. Dreiundzwanzigster, manche fuhren mit Schiffen auf dem Meer. Sie machten Geschäfte auf dem Wasser. 24. Sie sahen Gottes Taten. Sie sahen seine Wunder im tiefen Meer. 25. Gott gab einen Befehl. Dann kam ein starker Sturm. Der Sturm machte hohe Wellen. 26. Die Schiffe gingen hoch zum Himmel. Dann gingen sie tief hinab. Die Menschen hatten große Angst. 27. Sie schwankten wie betrunkene Leute. Sie wussten nicht mehr, was sie tun sollten. 28. Dann riefen sie Gott in ihrer Not. Er befreite sie aus ihrer Angst. 29. Er machte den Sturm ruhig. Die Wellen wurden still. 30. Sie waren froh, dass der Sturm vorbei war. Er führte sie sicher in den Hafen. 31. Sie sollen Gott für seine Güte danken. Sie sollen ihm für seine Wunder danken. 32. Sie sollen ihn vor allen Leuten loben. Sie sollen ihn vor wichtigen Männern preisen. 33. Er machte Flüsse zu Wüsten. Er machte Wasserquellen zu trockenem Land. 34. Er machte gutes Land zu salzigem Land. Das war, weil die Leute dort böse waren. 35. Er machte die Wüste zu einem See. Er machte trockenes Land zu Wasserquellen. 36. Er ließ hungrige Menschen dort wohnen. Sie bauten eine Stadt zum Leben. 37. Sie säten Felder und pflanzten Wein. Jedes Jahr gab es Früchte. 38. Gott gab ihnen seinen Segen. Sie bekamen viele Kinder und viel Vieh. 39. Aber dann wurden sie weniger. Sie litten unter Unglück und Traurigkeit. 40. Gott zeigte wichtigen Leuten seine Verachtung. Er ließ sie in der Wüste umherirren. 41. Er half den armen Leuten aus ihrer Not. Er machte ihre Familien groß wie eine Herde. 42. Gute Menschen sehen das und freuen sich. Böse Menschen sagen nichts mehr. 43. Wer ist klug? Er soll das alles beachten. Er soll Gottes Güte verstehen.